jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, Kein Mucks, der Krimi-Podcast. Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich. Bleiben Sie stehen. Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan. Beantworten Sie meine Frage. Das ist Anstiftung zum Mord. Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Woher wissen Sie das? Ich hatte keine Ahnung. Wie ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela. Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau? Ich? Ach doch, Vorsicht! Weg mit dem Revolver! Was denn, willst du ja mucksen? Kein Mucks, herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Am Mikrofon ist Bastian Pastewka. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zu unserem Hörspielabend. Genau, es ist wieder Zeit für einen Radioschatz. Jeden Donnerstag holen wir einen Krimi-Klassiker aus den Archiven und der landet sofort hier im Podcast. Alle Wortwellen der ARD und der Deutschlandfunk-Kultur sind dabei und wir wechseln munter zwischen den Anstalten hin und her. Diesmal stellt erneut der Mitteldeutsche Rundfunk das Funkfundstück der Woche und der verwaltet den akustischen Nachlass dieser Station. Radio DDR bringt für Sie... Rums, ein Tusch. Ja, wir haben einen Monokrimi aus den Tonarchiven des Radios der Deutschen Demokratischen Republik für Sie. Radio DDR, erstes und zweites Programm. Die DDR mit den vielen Pausenzeichen. Kennzeichnungen aus Sendern, die es nicht mehr gibt. Wir haben ein Hörspiel der Autorin Linda Tesmer vorbereitet. Tesmer war eine der wenigen Zulieferinnen von Radio-Krimiskripten. Kriminalhörspiel von Linda Tesmer. Kriminalhörspiel von Linda Tesmer. Kriminalhörspiel von Linda Tesmer. Heute ein Kriminalhörspiel von Linda Tesmer. Kriminalhörspiel von Linda Tesmer. Wir brachten ein Kriminalhörspiel von Linda Tesmer. Wir bringen das Hörspiel Am schwarzen Mann von eben jener Linda Tesmer. Ab den 1970er Jahren schrieb sie zahlreiche Kriminalerzählungen für die populäre Heftromanreihe Blaulicht oder auch heitere Rundfunkserien wie Gemeindeschwester Erika. 1973 entstand mit Am schwarzen Mann ihr erstes Kriminalhörspiel. Und damit meint die Autorin keine Person, sondern den Namen eines verwilderten Parkgebiets. Die Geschichte spielt im Norden der DDR, in den fiktiven Ortschaften Schalente und Kremsmühlen. Hier ermitteln gleich Hauptmann Gerber, Oberleutnant Baumann und der Abschnittsbevollmächtigte Cornelius. Sie werden gespielt von Ernst Kahler, Wolfgang Ostberg und Johannes Maus. Maus war ein Theater- und Filmstar der DDR. Seine bekannteste Rolle spielte er in dem 1953er Kinderfilm Der kleine Muck, als alter Muck nämlich. Dieser DEFA-Film gilt als einer der größten deutschen Kinoerfolge bis heute. Mit Herbert Köfer und Erik S. Klein wurden zwei Publikumslieblinge des DDR-Fernsehens gegen den Strich besetzt. Sie spielen die Verdächtigen, den seltsamen Nachbarn und den undurchsichtigen Busfahrer. Außerdem hören Sie in der Rolle des Dieter Westermeier den heutigen Synchronschauspieler Jürgen Kluckert, bekannt als Stimme von Chuck Norris, Morgan Freeman oder Benjamin Blümchen. Ein wenig aus dem Rahmen fällt der Kurzauftritt des Volksbühnenstars Jürgen Holz. Er spielt den Versicherungsvertreter Merkel. Holz wurde mit der Rolle des Motzki in einer Sitcom mit diesem Namen 1993 auch im Westen einem großen Publikum bekannt. Starbesetzung Deluxe also, dazu Orchesterklänge von Gustav Mahler als Spannungsmusik. Los geht's, gute Unterhaltung. Am schwarzen Mann. Kriminalhörspiel von Linda Tesme. Wie sieht's aus, Baumann? Oh, scheiß Kälte. Na, na. Das Motorrad liegt da drüben, Typ Java. Ziemlich ramponiert, die Maschine. Und sonst? Wir haben Schützens Uhr. Das Glas ist zertrümmert, die Uhr blieb um 19.56 Uhr stehen. Das müsste der genaue Zeitpunkt des Unfalls sein. Die Meldung aus Schalente kam gegen 20.20 Uhr.

und der Mitteldeutsche Rundfunk hat dieses Hörspiel aus den Archiven besorgt. Falls Sie sich jetzt fragen, woher der Begriff am schwarzen Mann kommt und ob es den gibt, möglicherweise lieh ihn sich die Autorin Linda Tesmer von einem Berg in der Eifel. Der schwarze Mann liegt in einem Wintersportgebiet bei Bitburg-Prüm und bezieht sich auf die dunklen Gesichter der ehemals dort arbeitenden Bergleute. Ganz sicher aber hat Tesmer mit dem erfundenen DDR-Städtchen Schalente den Namen des Ortes imitiert, in dem sie 1923 geboren und 1999 gestorben ist, nämlich Malente. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen. Denn jede Woche erscheint eine neue Folge, zuerst in der ARD-Audiothek und auch da, wo Sie Podcasts sonst empfangen wollen. Aber an welchem Tag nochmal? Ach, ich komme nicht drauf. An jedem Donnerstag werden wir Ihnen Hörspiele bringen. Eine kurze Einführung wird auf das jeweilige Hörspiel und seinen Autor eingehen. Ach, stimmt. Kein Mucks ist ein Zusammenschluss aller 9 ARD-Sendeanstalten und des Deutschlandfunk Kultur. Und ich glaube, damit können wir hier diesen Fall abschließen. Darf ich Ihnen dann heute für Ihre liebenswürdige Mitwirkung danken. Wir sehen uns ja in einer Woche wieder bei dem nächsten Hörspiel. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.